Und zwar, es geht aber um eine künstliche Nasenscheidewand. Die wurde mir, ich hätte sollen im Jahre 2006 eine kleine Nasenscheidewandbegradigung kriegen sollen vom Dr. Kämmerer in Ludwigshafen. Und wie ich dann mich hab operieren lassen, danach hatte ich ganz schlecht gesehen und hatte ganz starke Kopfschmerzen und habe nur gekotzt, also nur gebrochen, wochenlang gebrochen. Und ich konnte auch kein Fahrrad fahren und hatte ihn dann gefragt, ob das normal ist nach dieser Nasen-OP. Dann hat er gesagt, ja, das ist normal. Und dann habe ich so einen schlechten Geschmack im Mund gehabt, Plastik, PVC-Geschmack, ganz schlimm. Den habe ich jetzt immer noch im Mund. Jetzt, fast 7 Jahre später, habe ich den Plastikgeschmack immer noch im Mund und habe dann festgestellt, dass ich ganz schlecht, immer schlechter sehe. Und nach der Zahnsanierung, die Ursache Quecksilber schaltet jetzt bald langsam aus. Und dann habe ich mich gefragt, was kann die Ursache sein? Und habe recherchiert. PVC-Dioxin macht blind. Das enthält Dioxin. Polydioxanan heißt das, was sie da verwenden. Und zwar ist eine Art, wo die verwenden. So, und zwar bei mir wurde alles rausgefräst. Die Nasenscheidewand komplett, die war total in Ordnung. Da war ein ganz kleines Stückchen war krumm, die hätte er gerade machen sollen einfach. Stattdessen hat er die ganze komplette Nasenscheidewand rausgebohrt oder rausgefräst und hat eine Plastikschiene reingeschlagen, Schädelbruch übrigens ist das, durch den Schädelbruch, also durch das Siebbein, gell, da am Schädel da vorne, an der Nasenwurzel, Siebbein reingeschlagen ins Gehirn, also ungefähr ist direkt am Gehirn dran, ein Dorn, ein Keil, ein Plastikkeil. Das ganze Ding ist eine Schiene, eine Plastikschiene und die will ich mir unbedingt rausoperieren lassen. Das heißt, Sie haben jetzt noch einen Fremdkörper im Kopf? Im Kopf drin. Und ich weiß, dass ich daran sterbe. Ich habe nämlich schon vieles hinter mir. Sprich, Starkanfälle und Geschichten, Krankenwagen und OPs, Krebs und alle Geschichten, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Man hat sich gefragt, wo das herkommt. Und ja, also das ist ganz klar, dieses Plastik ist, man kann das auf der Internetseite bei BUND, kann man nachlesen, wie giftig PVC-Stoffe sind. Jetzt hatte ich dann einen OP-Bericht angefordert, von vor 6 Jahren. Und dann hatte ich da angerufen und habe dann am Telefon mitgehört, wie er gesagt hat, der Doktor, das müssen wir ändern. Und jetzt habe ich den OP-Bericht, der ist gefälscht. Da steht drin, ich befürchtete Plastik in der Nase zu haben und er hätte mich chirurgisch aufgeklärt. Das ist absoluter Quatsch. Und ich hätte kein Plastik in der Nase. Er hätte mir keins reingesetzt. Punkt. Könnt ihr denn nachweisen, dass da doch was drin ist? Ich habe einen Schlag auf die Nase bekommen. Auf die Nase. Ein kleiner Schlag. Ein kleiner Schlag ist normal harmlos. Für eine normale Nase ist das nicht schlimm. Aber ich bin absolut umgefallen. Ja, und ist direkt Blut rausgelaufen. Ich habe gedacht, der tut mir in den Kopf reinschlagen, die Schiene direkt. Ja, und wenn ich einen Schlag auf die Nase kriege, bin ich wirklich tot. So ist es. Das ist Fakt. Das Ding kann man in der Kernspintomographie sehen. Ich war also, habe dann eine Kernspintomographie machen lassen vom Kopf, wegen den Kopfschmerzen, und hatte das dann abgegeben zu einem Psychiater, den ich aber ablehne als Doktor, die wollen am liebsten alle einweisen. Und der hat zu mir gesagt, wenn ich Schmerzen mit der Nase habe, soll ich mir eine Nase ziehen. Ich soll mit dran ziehen. Ja, so ein Schwachsinn. Also an der Nasenscheidewand. Ich selbst habe dann den ekelhaften Geschmack drin. Also das habe mich da erkundigt, was da PVC alles anrichtet im Körper. Das tut die DNA verändern, die Gene verändern, das tut die ganzen Zellen mutieren, gell? Er hat also etwas eingesetzt, obwohl er nur etwas richten sollte. Und es löst sich auf im Gehirn. Und ich hatte 6 Monate später einen schweren HWS-Bandscheibenvorfall im Hals auf der Arbeitsstelle bei der Deutschen Bahn als Schrankenwärter. Und da habe ich im Hals so einen Knacken gespürt. Und dann einen Tag später, ich bin dann auch nach Hause gefahren, 200 Kilometer noch, von Limburg nach Ludwigshafen von der Arbeitsstelle nach Hause gefahren und dann ging gar nichts mehr. Das ist dann immer schlimmer geworden. Ja, und Bandscheibenvorfall, arbeitsunfähig, also arbeitslos. Mit dieser Nasengeschichte. Ich bin aber nicht drauf gekommen, dass die Nase sein könnte. Es war nur 6 Monate nach der OP. Mir war es schwindelig, ich hatte schlecht gesehen und ich hatte diesen Geschmack, immer noch, diesen Geschmack im Mund, im Speichel, Nasenspeichel nennt man das. Mhm. Und ich weiß, dass man so einen Test machen kann. Nasenspeicheltest, den könnte man wohl einschicken im Toxcenter nach Bremen, plus ins Toxlabor, plus ich hätte am liebsten das Ding draußen. Das Problem ist, da jetzt eine Schädigung im Gehirn oder am Gehirn verursacht wurde, innerhalb des Schädels, von diesem HNO-Arzt. Jetzt weiß ich nicht mal, ob da jetzt nur noch ein HNO-Arzt da dran darf oder ob da noch ein Neurochirurg dabei sein muss, dass da nicht noch Verletzungen hervorgerufen werden, dass es abgebrochen wird, dieses sich auflösendes Plastik. Was mittlerweile auch nach 7 Jahren jetzt fast, nach 6,5 Jahren, ganz labil ist, ganz beweglich ist. In der Nase, die Mittelscheidewand. Der hatte mir früher gesagt, der Arzt, das wäre ganz steinhart, das hält ewig lebenslang das, was er mir reingemacht hat. Aber ich merke, dass das hier sich schon aufgelöst hat und dünner geworden ist und auch wie Gummi. So ist. Richtig so beweglich, also wie Gummi halt, gell? Locker. Ich hätte das gern draußen. Ich habe halt noch 2 kleine Babys auch noch, 2 Jahre und 3 Jahre alt, und habe nicht vor, mich opfern zu lassen für diesen Arzt, wo mir das zugefügt hat, gern. Wo haben Sie meine Telefonnummer gefunden? Die habe ich im Internet hier gefunden. Was steht denn da? 0521 123 456. Welche Internetseite? Die Internetseite... das weiß ich gar nicht. Also hier, ich bin jetzt im... Da steht also Kriminalstadt. Ja, das ist meine Seite, genau. Ja, Udo Pohlmann. Jetzt meine Frage, ja, dass ich erstmal einen Anfang kriege. Soll ich das jetzt erst vom HNO-Arzt... Also ich war schon mal jetzt bei einem in der Klinik gewesen, habe nachgefragt. Die haben gesagt, die machen nichts. Erst mit einer... Überweisung von einem, aber nicht von diesem operierten Arzt, also von diesem gehe ich da nicht mehr hin, sondern von einem fremden HNO-Arzt sollte ich eine Überweisung mitbringen und dann würden die nochmal gucken. So wurde mir das jetzt gesagt. Man muss darauf achten, ob die eine Klinik mit der anderen kooperiert. Da gibt es manchmal untereinander Vereinbarungen. Ja, Sie müssen auf der Internetseite dieser Kliniken gucken. Manchmal steht da drin, in Kooperation mit, und dann steht da vielleicht auch wieder die andere. Ach so, in Kooperation mit dem Verursacher. Vielleicht eventuell. Sollten Sie auch in einem anderen Bundesland das versuchen. In einem anderen Bundesland vielleicht besser. Je südlicher, desto korrupter. Um Himmels Willen. Also am wenigsten korrupt wurde mir Berlin geschildert. Alle anderen Bundesländer sind da schlecht dran. Hinter mir hier, also mit der Nase, das versuche ich mal, also gut, war der natürlich dann ein Bundesland, dass ich da mich vorstelle und nachfrage, ob die das rausmachen können. Haben Sie eine Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schicken? Ja, ich habe eine Adresse, aber die will ich jetzt da öffentlich nicht sagen halt, also Ihnen nur privat halt. Oder Sie haben eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen gerne. Ja, meine E-Mail-Adresse... ist auf der Webseite drauf. Ah ja, die steht dann mal unten, glaube ich, dann, oder wo? Richtig. Okay, dann gut, dann habe ich sie. Noch was wollte ich sagen. Im Jahre 2005, also ein Jahr vorher, ich muss mal von vorne anfangen, diese Odyssee erzähle ich jetzt gerade ganz kurz. Die Nasengeschichte ist das Aktuelle. Im Jahre 2005 war ich in Freiburg bei einem Doktor, Dirk Kusnetschak. Und der hatte mir den rechten Arm komplett rausgerissen. Sprich, die Sehnen abgerissen. Nach 7 Operationen, wo ich früher einen Unfall Unfall hatte vor 20 Jahren schon. Ja, was sollte der denn eigentlich machen? Was war denn die Vorgeschichte zu diesem Arm? Ich war sogar im Fitnesscenter und habe gut ausgesehen und war also voller Hoffnung, dass da... Ich habe ein leichtes Ziehen gehabt in der Schulter. Geh zu ihm und dann sagt er, stellen Sie sich ganz locker hin, ganz locker, mit dem Rücken zu ihm, ganz locker, die Hände ganz locker. Sag ich, was haben Sie vor? Ganz locker, sagt er. Gut, ganz locker gelassen, im Jahre 2005, das war im September. Und zwar nimmt er dann den rechten Arm und reißt ihn nach hinten hoch und ich schrei Stopp. Dreimal Stopp geschrien und dann reißt er, zack, ganz nach oben bis unter die Zimmerdecke. Dreimal alle Sehnen ab. Dann war ich 3 Monate lang nur an der Haut hat er dran gehangen, der Arm, der ganze Arm. Also, das heißt, Knochen war auch raus? Der Knochen war ausgebraucht, ja, natürlich, abgerissen, doch das ganze Labrum war abgerissen, der Infraspinatus, Supraspinatus, also komplett, die Innenbänder waren komplett abgerissen, das hat nur an der Haut dran gehangen. Also, das heißt, Gelenk war auch raus? Das Gelenk war komplett raus und ich war ja 7-mal operiert schon und dann, Gott sei Dank, bin ich zum Glück, wurde das dann teilweise behoben in der Uni Mannheim, da bin ich Gott dankbar, dass die mir dann geholfen haben. Ich hatte 50 Ärzte kontaktiert innerhalb von 3 Monaten. Das ist ja. Warum waren es 50? Was hatten die denn alle gemacht? Hatten die was verweigert? Die haben alle abgelehnt, mich zu operieren. Die haben abgelehnt, die haben gesagt, da kann man nichts machen, oder wir amputieren den Arm. Wir amputieren den Arm, da kann man nichts machen. Das haben die meisten gesagt. Der einzige, wo sie dann geholfen hat, das war die Uni Mannheim. Der Dr. Fiegert hieß der. Und Dr. Lehmann, da bin ich Gott dankbar dafür. Da hatte ich wirklich gebetet, dass mir irgendjemand hilft. Ja, so kann man Erlebnisse haben, gell? Und Händeschütteln ist natürlich unmöglich. Jetzt, Jahre danach, immer noch. Also nochmal zurück. Sie waren im Fitnessstudio und waren Kraftsportler? Ich hatte nur so Fitness, also leicht Fitness gemacht, nicht so Kraftsport, nicht. Ich war schlank, also leicht Fitness. Ne? Und Sie hatten nur ein kleines bisschen Probleme mit dem rechten Arm vielleicht? Mit dem rechten Arm, ja. Ich wurde schon also mehrfach operiert. Am Arm? Am Arm, an der rechten Schulter. Weil, warum? Da war Ärztefusch damals schon im Jahre 1995 bei dem Unfall, wo ich hatte, Jahrmarktunfall. Da wurde nicht erkannt, der komplette Pectoralis war abgerissen. Das haben die nicht erkannt. Und der Arzt hatte dann 6 Jahre lang, hatte der sein Dings hier abgegeben, aber jetzt ist er wieder halt hier. Der war dann in Mallorca die Zeit lang, 6 Jahre lang und hat sich dann später entschuldigt vor Gericht, aber ja gut, es gab kein Schmerzensgeld und gar nichts. Er hat sich entschuldigt? Er hat sich dann entschuldigt vor Gericht, ja, dann gelacht, hat noch gelacht dabei, also so ist es, muss man halt akzeptieren. Sie waren wegen dieses abgerissenen Pectoralis oder wegen was waren Sie vor Gericht? Pectoralis Abriss, inklusive, also das Labrum hatte er selbst angenäht damals bei dem Unfall. Das hat er gut gemacht. Bloß die Erkennungsdiagnostik war nicht so gegeben, dass man das hätte erkennen können. Also mit bloßem Auge konnte der das nicht sehen, mit Röntgen auch nicht. Ja, und später die Kernspinnbilder, wo ich 50 Stück gemacht habe, mindestens, dann konnte man es ja natürlich nachweisen. Da war ja ein Loch drin. Ein richtiges Loch, wo man die Hand reinlegen kann. Die ganze Brustmuskel mal abgerissen. Da bin ich Gott dankbar. Dann war ich dann nach 2,5 Jahren, wo der Muskel abgerissen war, operiert worden, 1997 im Herbst in der Uni Freiburg. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass die Leute mir sehr geholfen haben. Wohnen Sie in der Nähe? Nee, ich wohne hier in der Nähe von Heidelberg dann. Das war Baden-Württemberg? Ja. Und also, Heidelberg und früher halt in Ludwigshafen, früher hatte ich in Dings gewohnt, bei Bad Kreuznach, in Rheinland-Pfalz. Also in der Uni Freiburg wurde ich dann operiert, 5,5 Stunden lang. Das war so ein Welterstversuch, haben sie mir gesagt. Die haben mich dann auch da gut versorgt und so, also Angelschnüre da benutzt und so, haben dies gezogen. 5,5 Stunden haben mich da mehrere Ärzte operiert. Und dann musste ich so eine Schiene tragen, also viele Monate lang, so eine Stahlschiene, gell. und dürfte mich auch nicht bewegen da drin. Und da bin ich doch dankbar, dass die das dann gut hingekriegt haben, da unten. Wie kann ich Sie denn telefonisch erreichen? Und das hat fast alles rausgerissen. Wie kann ich Sie telefonisch erreichen? Wird das jetzt aufgezeichnet, das Gespräch? Ja. Dann würde ich gerne die Nummer Ihnen... Ja, per E-Mail, wenn es geht, ja? Ja, also so privat halt nur, ohne Dings. Ja, es wird immer alles anonym gemacht, das ist ganz klar. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich erstmal. Wollen Sie denn zur Sicherheit vielleicht ein Bild oder sowas hinterlassen und schreiben dann zum Beispiel, wenn Sie von mir nichts mehr hören oder so, nach einer Zeit, dass es veröffentlicht werden darf, oder wenn Ihnen irgendwas zustößt, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwas mir zustößt, um Himmels Willen. Sie hatten gesagt, etwas über Ihre Sache mit der Nase, Sie würden dran sterben. Ach so, das ist so eine Sache, ja. Das vielleicht, meinen Sie vielleicht. Der ist 7 Jahre alt, jetzt bald schon, und ich weiß nicht, also... man sieht natürlich aus wie der Tod, das Ding ist ganz dünn und man hat Kopfschmerzen und natürlich verschiedene Leiden. Ja. Das geht natürlich hin, also so Plastik, wenn man sich da erkundigt, das geht hin von ab und zu Herzrhythmusstörungen, schlecht sehen, Schwindel, so Sachen halt. Gell. Ich will ja gerne arbeitsfähig sein, darum geht es mir eigentlich. Sind Sie zurzeit beruflich tätig? Ich bin Hartz IV und ich möchte gerne Taxischein machen eigentlich. Wollte ich eigentlich machen. Mhm. Wenn ich es pack. Also, ich hoffe. Ja. Es gibt auch Leute, die machen sich selbstständig, mit dem Computer zum Beispiel. Ja, ich habe halt durch diese Amalgamvergiftung eine Elektrosensibilität. Das kann ja auch durch das Plastik sein, das Zeug da, Plastik. Weil das tut sich zusammen potenzieren. Das sind ja zwei Gifte, gell. Und jetzt als ich schon mal gut draußen. Wenn das mit der Nase dann auch klappt, dann wäre ich froh, dass man dann, ja, wenn die Giftexposition weg ist, dann ist auch der Dings weg, die Krankheiten. So denke ich mir es. Wie viele Ärztefehler haben Sie insgesamt hinter sich? Können Sie die aufzählen? Ach, um Himmels Willen. Na gut, mit dem Arm, mit dem Pectoralis und mit der Nase jetzt die drei. Also mit der Nase, das ist jetzt aktuell, ja... Was heißt Nase? Das Ding wurde ja durchs Gehirn irgendwo reingehauen, da reingeschlagen, eine Schiene, gell, wie so ein Keil. Und das wurde mir auch nicht gesagt, dass er das macht, dass er das vorhat. Ja, dieser Keil sollte eigentlich sein, um das Obere vom Unteren abzutrennen. Der tut, ja, das ist die Nasenscheid, die Mitte der Nase. Die Mitte. Ja, ich habe sowas auch mal gehört. Und zwar macht man das, um also, naja, das zu trennen, damit man es dann begradigt. Höckernasen. Um Himmels Willen, also die Nase war eigentlich in Ordnung, muss man schon mal sagen. Ich hatte jahrelang da nichts machen lassen. Und ja, man macht dieses... hatte ich mir das einquatschen und einreden lassen. Ja, das ich mit dem Meißel macht man aber nur, wenn es ein Höcker ist, aber nicht bei der Nasenscheidewand. Ein Höcker war auch nicht da. Das war innerlich, war nur von innen die Nasenscheidewand, die in der Nasenscheidewand, die war ein bisschen krumm. Ja. Sonst nichts. Sonst nichts. Und ich habe da richtig dicke Schäden hier drin, gell? Also richtig dicker Klopper. Und bei der Kernspinnaufnahme hat man gesehen, aber das ist das. Da ist so wie so ein Dorn, wie so ein Keil guckt da raus, also durch die Schädel ins vor das Gehirn direkt. Und dieses Plastik tut zum Beispiel Strominseln bilden. Ja, das leitet Strom zum Beispiel. Das ist also total das Zeug, was man gerade nicht im Körper drin haben will. Oder wo es sich auflöst oder Späne abscheidet, also wo dann so Partikel sich auflöst halt, gell. Wie so ein altes Schuh, wo dann durchgelatscht ist, wo sich auflöst, so Plastikschuh. Jetzt habe ich eine Frage. Es gibt einen Herrn, den ich kenne, der sagte, er hätte mal beim Sport so eine Plastikkugel verschluckt. Dann sollte ein Arzt sie ihm eventuell aus dem Darm mal rausholen oder gucken. Dann hat man so eine Darmuntersuchung gemacht. Und seitdem geht es ihm gesundheitlich äußerst schlecht und immer schlechter. Im Darm, Plastik. Plastikkugel verschluckt, was immer damit passiert ist. Also ich glaube nicht, dass die sich da, die Kugel, also ob der Darm, ich weiß nicht, ob die da festhängt oder was, wenn ich mal raten tue. Ich meine, gibt es da vielleicht irgendwelche chemischen Reaktionen? Gibt es mit Sicherheit, weil man weiß ja, dass Plastik sich im Meer auflöst. Die großen Plastikinseln, wo da rumschwimmen. Aus Müll natürlich, aus Plastikmüll, gell? Im Meer löst sich's auch auf. Und der Körper, der menschliche Körper, hat ja mehr Säure wie das Wasser. Wie das Meerwasser. Mehr Säure. Wir haben Mundspeichelsäure, wir haben Magensäure, wir haben Gallensäure und so weiter. Gell? Tja, da löst sich das ein bisschen schneller auf. Tja, so ist es. Gut, was soll ich Ihnen da schicken? Also, wie es mir dann. Gibt es vielleicht eine Chronik? Geht? Bitte? Eine Chronik, gibt es das? Eine Chronik, ja. Also, ich will da nicht irgendwo in Schwierigkeiten kommen. Ich will nur das Ding draußen haben, eigentlich. Ich kann eine Chronik machen halt. Sie möchten, dass der Körper wieder aus der Nase raus operiert wird? Ja, selbst ja, richtig. Das ist mein Anliegen. Tja, das ist eine üble Sache. Ich konnte bisher noch niemals bis heute hin irgendeinen Rechtsanwalt empfehlen. Und beim Arzt ist es ähnlich. Das ist schwierig, weil ja berufswegen fast alle gleich sind. Kann man nicht einfach sagen, der ist gut oder der ist nicht gut. Denn der Arzt hat die Pflicht, auch mitzuteilen, dass der frühere Arzt einen Behandlungsfehler gemacht hat. Das ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch so festgehalten. Jeder Arzt muss Ihnen mitteilen, dass der vor ihm etwas falsch gemacht hat. Ich will ja noch nicht mal Schadensersatz. Mir wäre es froh, wenn ich das Ding draus habe und gut ist. Also, dass ich hier meinen beruflichen Werdegang weitermachen kann. Okay. Gibt es da ein Bild, wo man sehen kann, dass da was drin sitzt? Ich habe eine Kernspintomographie noch liegen bei einem Arzt. Ja, und ansonsten könnten wir auch jederzeit eine neue machen. Wie deutlich kann man denn diesen Körper darin erkennen? Mein Hausarzt muss ich wechseln, weil der hilft mir nicht. Der steht mir da nicht bei. Wie deutlich kann man denn diesen Störkörper erkennen? Man kann den schon sehen. Also man kann den auf der Kernspinnbilder sehen. Ich wurde ja darauf angesprochen, dass ich da was hab. Von wem? Von diesem einen Doktor. Der hat gefragt, was ist das? Der hat zu mir gesagt, da haben sie Fremddings da drin. Da ist was drin. Also wenn sie Probleme mit der Nase haben, da ziehen sie sich dran, hat er gemeint. Muss ich mir mal vorstellen. Tja. Also mit der Nase, nicht mit der Nase, das tut ja hier vorne praktisch viel betäuben. Den vorderen Bereich, den vorderen Lappen von mir aus, gell? Der vordere Bereich wird richtig betäubt, sehr stummelig gemacht. Ist ja das größte Nervengift eigentlich. Dioxin oder was das ist. Gut, ich schicke Ihnen meine Dings hin, also muss weiter am Ball bleiben. Einen Orthopäden, können Sie den gebrauchen? Bin jetzt auf der Suche, also irgendeiner, wo das machen könnte, ja, also vielleicht ein HNO-Arzt oder Orthopäde oder Neurochirurg oder dass sie zusammen. Ja, ich kenne einen Chirurgen, der auch seine Ärgernisse mit den Behörden hat und einen Orthopäden. Gut, sehr gut. Okay, schreibe ich mir. Ich kann Ihnen dann per E-Mail die Kontaktdaten zusenden. Ja, so machen wir es. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich und dann schicke ich Ihnen das zu und warte auf die Kontaktdaten. Jetzt möchte ich nochmal zu diesem Fall mit diesem Arm hochreißen. Sie sagten, Sie seien im Fitnessstudio gewesen, hätten ein bisschen Schmerzen gehabt. Und da war aber schon der Pectoralis mal abgerissen gewesen. Der war vor Jahren vorher abgerissen, vor 15, also 2005, vor 10 Jahren damals. Und trotzdem konnten Sie auch mit dem rechten Arm trainieren? Ich konnte auch trainieren, aber ganz also leicht. Nur imaginär. Nur imaginär. Also nur an der Wand, so Liegestütze im Stehen. Also imaginär, ganz leicht, dass der ein bisschen in Bewegung ist. Ja. Ja. So war das. Was kann man machen? Und dann hat er gesagt, Sie sollten sich mit dem Rücken zu ihm hinstellen. Mit dem Rücken zu ihm hinstellen? Ja, so war das. Und meine Ex-Freundin war auch da, ich sag jetzt nicht den Namen, die war dabei und hat das mitgesehen, aber die traut sich da nicht, die hat einen Schwanz eingezogen als Zeuge. Ich hatte ihn auch angezeigt und da gab es ein Urteil über 2000 Euro, weil er die... Halt, Parken Moment. Also das erste war das Problem mit dem Pectoralis. Ja. Da war abgerissen. Hatten Sie da schon mal jemanden angezeigt? Wieder angenäht worden dann? Hatten Sie da schon jemanden angezeigt? Damals. Wegen dem abgerissenen Pectoralis, bevor Sie bei dem Mann waren, der Ihnen den Arm hochgerissen hat? Ja, richtig. Dann hatte ich den damals wegen dem Pectoralis schon vor 10 Jahren, weil der das nicht gesehen hat. Der hat das erstmal weggelogen, jahrelang. Und ja. Sie hatten also einen Arzt angezeigt und der zweite hat Ihnen den Arm hochgerissen? Hochgerissen, ja. So war es, ja. Also vielleicht als Rache dafür, dass Sie den ersten angezeigt haben? Das kann sein. Und der Ihnen die Nase da gemacht hat, der hat sich dafür gerecht, dass Sie die beiden vor ihm angezeigt haben? Das kann auch sein. Weil der hat nämlich noch gefragt, was haben Sie gemacht mit dem Arm, warum kann ich die Hand nicht geben, der HNO-Arzt. Warum kann ich den mit guten Tag sagen, mit der Hand, ja. Handschütteln? Okay. Richtig. Muss ich es mir sagen? Wird das Ganze ja schlüssig, denn ich habe etwas Ähnliches erlebt. Mhm. Ich hatte Ärger mit Behörden gehabt. Ja. Und war beim Zahnarzt. Und nachdem ich dann aufgewacht, war wohl eine Betäubung, sollte mir dann einen Zahn ziehen. Nachdem das gemacht wurde, hat er mir dann mitgeteilt, ich nehme an, es war sogar Narkose, ich sei ihm versehentlich einen Zahn abgebrochen. Der war aber so gerade weg, dass man sich vorstellen kann, er hat ihn sogar noch anschließend angeschliffen, aber hat den Nerv nicht abgeschlossen, hat er keinen Deckel drauf gemacht. Um Himmels Willen, der freie Nerv gelassen dann. Ja, und als ich dann natürlich aufwachte, kam dann langsam der Schmerz. Ich musste dann den Zahnarzt-Notdienst anrufen und ihm sagen, dass es wohl sein könnte, dass ich vor Schmerzen vielleicht noch mich vors Auto schmeiße. Dann rief der andere Zahnarzt wieder an und sagte, er würde um 19.30 Uhr das noch machen. Ja? Dann musste ich da wieder hin zu dem Täter, Zahnarzt, und er hat es dann tatsächlich unter Betäubung da wieder verschlossen. Hat er dann verschlossen den... Ja, auf Druck, kann man sagen, dieses Zahnarzt-Notdienstes. Um Himmels Willen, sonst hätte der nichts gemacht. Der war wohl auch nicht mehr erreichbar, das war ja abends schon. Uiuiui, da passieren wirklich Sachen, also... Ja, und ich hatte ja schon vorher Probleme gehabt und ich kann mir vorstellen, dass der das an der Stelle sicherlich nicht versehentlich gemacht hat. Denn wie soll man jemandem versehentlich da einen falschen Zahn abbrechen? Angeblich wäre der so lose gewesen, ich hatte da meine Zweifel dran. Ich weiß es nicht, aber er hätte ihn ja verschließen müssen, muss er doch wissen. Um Himmels Willen. Also, das ist alles schlimm, was wir da mitmachen, das ist wirklich... Aber es gibt noch andere Fälle, die ich da auf der Webseite habe. Und das Schlimmste, das sind noch zwei andere Fälle, die werde ich vielleicht heute Abend oder morgen und nächsten Tagen noch hochladen. Das sind auch Krankenhausfälle dieser Art. Fälle, uiuiui. Ja, und jetzt, mehrere. Was macht der jetzt? Ist der jetzt dann einigermaßen... Sag ich mal, schmerzfrei, einigermaßen schmerzfrei. Das ist Jahre her. Die ganzen schlechten Zähne sind längst weg. Mhm. Da habe ich also anschließend keinen Ärger mehr gehabt. Ich war auch anschließend wieder bei Zahnärzten. Mhm. Aber da habe ich keine Probleme gehabt. Da habe ich mich nicht zu beschweren. Gut, die wurden dann alle gezogen? Alle Backenzähne, die schlecht waren, wurden schmerzfrei gezogen. Super. Und zwar ganz schmerzfrei. Die muss man also ziehen und ausfräsen lassen, gell, das unten drunter im Kieferbereich, was da drin hängt, über die Jahre, an Stoffen halt. Ja, da bin ich auch gerade, jetzt habe ich das abgeschlossen, die Zähne sanieren lassen. Da gibt es den Toxcenter in München, der ist sehr hilfreich. Was gibt es denn noch? In der Pfalz gibt es auch eine Gruppe. So eine Selbsthilfegruppe halt, wo mich auch Leute anrufen, wo auch mit den Zähnen eine Odyssee hinter sich haben, sag ich mal. Mhm. Oder wo mittendrin stecken noch. Ja, die meisten stecken noch mittendrin. Ja, nicht jeder traut sich da die Zähne ziehen lassen, gell? Warum meinten Sie denn vorhin, Sie würden wahrscheinlich daran sterben, an dieser Sache da mit der Nase? Ich habe einen Nachbar gehabt, der hat auch eine Plastikschiene drin gehabt. Der wurde so 55 Jahre alt. Der hat einen Autounfall gehabt und hatte die Schiene vielleicht 10 Jahre drin oder 15. Wobei ich aber nicht sagen kann, ob das derselbe Stoff war. Werkstoff, gell? Vielleicht war das ein harmloser Reststoff. Der ist früh gestorben und hat mehrere Kinder hinterlassen. Das war ganz traurig. Mein Nachbar früher in Wöllstein. Was für ein Material war das? Das weiß ich nicht. Was der drin gehabt hat, weiß ich nicht. Wo drin? In der Nase. Künstliche Nase, Nasengeschichten da. Also Nasenscheidewand wahrscheinlich und auch da. Okay. Genaues Material weiß ich nicht, was der drin hatte. Er ist tot. Er ist tot schon ein paar Jahre lang. Hat er denn irgendwelche Schmerzen gehabt? Also von außen hat man dem angesehen, dass der nicht ganz super gesund war. Gell. Er war immer freundlich und immer ganz lieber Mann. Ja. Also es ist ihm nicht bekannt, dass da irgendwie Symptome waren, dass es ihm schlecht ging, so wie Ihnen? Ich kenne einen 100-jährigen Mann, den ich betreut habe. 100 Jahre alt. Der ist jetzt auch gestorben vor ein paar Jahren. Ottmar Kehry hieß der. Und der hat mir gesagt, er kennt niemand, wo lang damit gelebt hat. So Geschichten. Er hat zwar viele gekannt, wo operiert wurden, aber niemand, wo da das ewig überlebt hätte. 55 oder wie alt, was weiß ich, gell. Da erinnert man sich doch dann mal zurück. Und der hat zu mir gesagt, machen Sie das Ding raus. So schnell wie möglich. Jetzt habe ich es die ganze Zeit drin gelassen, ich habe mich da nicht drum gekümmert. Da war ich auch irgendwo dumm und leichtgläubig. Es wird schon nicht so schlimm sein. So dachte ich mir es gern. Tja, dieser Mann hat aber Weisheit besessen schon. Der hat schon ein bisschen Ahnung gehabt. So. Gut, also ich schicke Ihnen dann das zu und frage dann nach den Kontaktdaten. Das freue ich mich dann, wenn Sie mir helfen könnten. Ja. Ein bisschen. Okay, Dankeschön. In die Themazeile müssen Sie aber reinschreiben, unser Telefonat zum Beispiel, damit ich wiedererkenne, ne? Bei der Menge der E-Mails. Gut, mache ich. Dankeschön und schönen Abend und Gesundheit für Sie. Tschüss. Tschüssi. So, das ist wieder der Sonntag. 27. Januar, 21.17 Uhr.